Deutschlandfunk. Blue Crime. Hörspiel. Im Dezember 1924 wurde in Hannover der Prozess gegen den Serienmörder Fritz Hamann eröffnet. Für das folgende Hörspiel hat der Dramatiker Marius von Mayenburg das historische Gerichtsverfahren rekonstruiert. Marius von Mayenburg, Hamann. Am 5. Juli wurde die Leine zwischen Bruckmühle und der Brücke am Klevertor abgedämmt. Dies sind Stellen, die von Selbstmördern gemeinhin gemieden werden, weil hier zu viel Verkehr herrscht. Also, keine Selbstmörder. Das Flussbett wurde nach Leichenteilen abgesucht und unter Mithilfe eines Großteils der Bevölkerung wurden über 500 menschliche Überreste ans Licht gebracht. Meine Untersuchung ergab ein Durchschnittsalter zwischen 15 und 20 Jahren. Die Knochen. Wir hatten unter anderem nicht weniger als 25 rechtseitige Oberschenkelknochen zur Untersuchung vorliegen, also mindestens 25 Opfer. Überall sind Einkerbungen. Hier hatte der Täter offenbar höchste Mühe, die Knochen auseinander zu trennen. Die gefundenen Becken- und Oberschenkelknochen stammen alle, das kann mit Sicherheit gesagt werden, von männlichen Personen. Der Angeklagte hat nach seiner Festnahme Beamte der Kriminalpolizei und mich an einige Stellen im Georgengarten geführt, wo er Leichenteile ins Gebüsch geworfen und im Teich versenkt hatte. Er hat uns dort auch das vollständige Skelett eines jungen Mannes gezeigt. Auch ohne eingehendere Untersuchung konnte man erkennen, dass die Gelenkflächen noch fett und schlüpfrig waren. So dass ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es sich hierbei um den Überrest eines seiner letzten Opfer handelt. Die Schädel. Bei der Untersuchung habe ich an allen Schädelknochen noch Fleischteile entdeckt, obwohl wir sicher sein dürfen, dass sie zum Teil schon sehr lange im Wasser gelegen haben. Einer der Schädel konnte anhand des Gebisses eindeutig als der Schädel des Opfers Robert Witzel identifiziert werden. Alle Schädel sind gewaltsam mit einem scharfen Instrument, zum Beispiel einer Axt, vom Rumpf gelöst worden. Man kann aufgrund von Spuren an den Schädelknochen darauf schließen, dass die Kopfhaut mithilfe von Messerschnitten vom Kopfknochen gelöst wurde. Der da drüben ist der Hamann. Das ist ein ganz großer hier. Sieht nicht so aus. Was hat der? Er ist ein Kriminal. Hat Verbindung zu den Bullen und so. Stell dich mal gut mit dem, der kann dir notfalls einen Wink geben, wenn die Brüder hier ausheben kommen. Verdanken ihm ja einige was. Spitzelt er für die Bullen? Spitzelt wohl auch. Weiß man nie, wo er gerade steht. Also stell dich gut mit ihm. Hast da auch Aussichten. Ist ein schwules Paket, der Hamann. Der soll schon mal 20 Mark zahlen für alles. 20 Eier? Das kommt ziemlich teuer nach einer Weile. Nee, verkauft Kleider. In der Wachstuchtasche hat er sicher einen fetten Hinterschenkel. Ist auch keiner hier, der so einen Profit hätte wie der alte Hamann. Du, ich werde mich mal verabschieden hier. Ich brauche das Geld. Hol raus, was geht aus dem? Wirst sehen, war ein guter Rat. Du wirst mir noch dankbar sein. Also zuerst habe ich einen Tick gehabt auf den Hans. Hab gedacht, das ist ein hübscher Junge. Aber dann, wie ich den nackt gesehen habe, da ist das erstmal vorbei gewesen. Der ist so ganz behaart, der Hans, wie ein Affe, wirklich. Sie können mir das glauben, wie ein Affe hat der ausgesehen. Aber später dann, Da hat er sich das alles wegrasiert. Ich hab ihn gemocht, den Hans. Der ist sowas gewesen wie ein Sohn für mich. Aus dem Sumpf habe ich ihn rausgezogen und hab nicht gewollt, dass er da wieder unter die Räder gerät. Deshalb habe ich ihn behalten, den Hans. Dafür wird er dich ins Gefängnis bringen. Umbringen würde er mich vielleicht, aber nicht ins Gefängnis bringen, das nie. Nicht wegen dem leeren Zimmer. Ich an seiner Stelle tät's. Ich würde dich ins Loch schmeißen. Du hast ihm ja nicht einmal sein Bett zum Schlafen gelassen. Halt's Maul. Jetzt haben wir wenigstens wieder Geld. Und du brauchst nicht denken, dass der mich einfach ins Loch sperren könnte. Dazu hat er nicht die Macht. Aber er ist ein Kriminal. Er ist ein kleiner Spitzel. Aber den Unterschied versteht ihr alle nicht. Ihr denkt, weil einer, hey, groß tut und einen Ausweis zeigt, lässt ihr euch im nächsten Moment hops gehen. Ich habe es oft genug erlebt, dass er einen angesprochen hat, der da die nächsten 8 Monate im Loch sah. Aber nicht ich. Ich habe ihn völlig in meiner Hand. Ich habe ihn wie einen Tanzbären an der Kette. Er tut, was ich will, wirst sehen. Er kommt zurück aus dem Zuchthaus, sieht sein leeres Zimmer, dann tobt er und flucht und heult, damit lasse ich ihn allein. Wenn ich dann nach einer Woche zu ihm gehe, ist er mürbe, droht wohl noch ein wenig. Aber dann sage ich ein paar läppische Worte und er winselt an meinen Füßen. Ich brauche noch Knöpfe. Vielleicht silberne. Das sehe gut aus, nicht? Aber die sind noch schön, die da dran sind. Was willst du die abschneiden? Hat keinen Zweck. Der Hans mag sie nicht. Er will's immer besonders haben. Silbern wäre gut für den. Du machst viel für den Hans. Ja. Du hast ihn gern. Du auch. Gibst ihm noch alles, was du verdienst. Ja. Aber wir zwei, wir passen auch gut. Und wenn der Hans dich nicht nimmt, eines Tages, da heirate ich dich. Geh, Fritz. Du bist doch nur mit Jungen. Ja, ja. Hey, pack mal an da. Was soll das? Was schleppst du das Tier hier rein? Schaff den raus! Ich will den nicht hier haben. Was denn? Und mach den mal nicht gleich in deine Hose. Ist ein ganz gewöhnlicher Hund. Was will der hier? Wo ist der Schaff den her? Weg hier. Ruhig, Fritz. Wir machen ihn tot, dann ist wieder Fleisch im Haus. Ihr seid ekelhaft. Was denn? Raus! Schaff das Tier raus! Halt's Maul, der wird jetzt hier geschlachtet und fertig. Ich gehe. Ich schau mir das nicht an. Was denn? Was seid ihr bloß alle so bekloppt? Lass sie ruhig gehen. Ist sowieso besser. Aber nicht hier. Nicht hier im Zimmer. Halt den Hund fest! Ist ja gut. Nicht hier. Ich kann das nicht mit ansehen. Sollen wir vielleicht das ganze Haus im Hof zusammentrommeln und ihn da abstechen? Wir machen das hier. Du kannst in den Boden wischen nachher. Ich gehe auch. Mach das allein. Du bleibst da. Du musst helfen. Zu zweit kriegen wir den nicht geschlachtet. Hol mal den Eimer. Ich mach da nicht mit. Hol den Eimer. Wir müssen ihn erst betäuben. Bring den Hammer. Bitte. Ich will das nicht ansehen. Lasst mich gehen, ja? Bring jetzt den Hammer. Es ist kein Spaß, den Köter hier zu halten. Ich fass den nicht an. Ich habe damit nichts zu tun. Gib her den Hammer. Du musst ihn da einschlagen, über den Augen. Bitte, lasst mich gehen. Ich will da nicht dabei sein. Bitte. Nochmal, der zappelt noch. Jetzt schlag halt zu, Mann. Siehst du, Fritz, jetzt ist er ganz ruhig und macht keinen Ton mehr. Ja. Los jetzt, den Eimer. Jetzt kann ich gehen. Du bleibst da und hältst den Eimer. Lasst mich, ich werde krank davon. Ich kann Blut nicht sehen. Doch kannst du. Und jetzt bist du ruhig und bleibst da und hältst dich still. Ich werde krank davon. Ich mag diese Augen nicht sehen und das Krachen. Ich muss kotzen. Ich halte ihn dahin und du stichst durch. Halt den Eimer still, Fritz. So. Ist recht. Wir können das sowieso nicht brauchen. Fritz? Was denn? Lass mich rein, Fritz. Was ist denn? Es passt nicht so gut. Ich muss was holen von dir für den Hans. Komm rein. Aber sei bloß leise. Der Klavierspieler schläft. Oh, schläft der? Ja, der schläft. Ist ganz kaputt. War lang gestern Abend. So schön, wie der Klavier gespielt hat. Ich darf ihn nicht wecken. Er wollte doch heute schon weiter nach Hamburg. Der fährt heute nicht nach Hamburg. Der ist müde heute. Was will denn der Hans, dass ich ihm geben soll? Einen grünen Janker hättest du ihm versprochen. Den kann ich ihm noch nicht geben. Sag ihm das. Geh jetzt besser, sonst weckst du ihn mir noch. Ich geh. Grüß ihn, wenn er aufwacht. Ja. Gutachten, 14. Mai 1903. Betrifft den Antrag von Karl Hartmann, geboren 1845. Auf Einweisung seines Sohnes Friedrich Hartmann, geboren 1879, wegen gemeingefährlicher Geisteskrankheit in einer geschlossenen Anstalt. Nach meinen Beobachtungen muss wohl als sicher gelten, dass Friedrich Hartmann nicht im eigentlichen Sinne geisteskrank ist. Geisteskrank ist. Ja. Er kann lediglich als moralisch minderwertig, wenig intelligent, träge, roh, leicht reizbar, rachsüchtig und gänzlich egoistisch betrachtet werden. Drohungen, wie sie der Untersuchte laut Angaben seines Vaters an die Familienangehörigen gerichtet habe, dürfen als durchaus ungefährlich und lediglich im Affekt geäußert angesehen werden. Eine Gefährdung für seine Mitmenschen stellt der Untersuchte nicht, also dass kein Anlass besteht, ihn in eine Irrenanstalt unterzubringen. Ja. Wo ist der Klavierspieler? Der ist nach Hamburg weiter. Doch, ist er aber schnell weg. Hier ist der Janker für den Hans. Den hat er da gelassen. Ich habe ihm was Besseres gegeben. Und der ist für den Hans. Ich hab's ihm versprochen. Das ist aus einem Schrank. Ich will, dass Sie es untersuchen. Mir ist das verdächtig. Hysterie. Überall seit dem Krieg. Was soll es schon sein? Ein Schweinefleisch ist es. Das sehe ich auch so mit dem bloßen Auge. Mikroskopieren Sie es mir doch bitte. Mir ist ganz unwohl, wenn ich es nicht sicher weiß. Ja, riechen Sie mal dran. Es riecht so süßlich. Dann ist es vom Pferd. Ich habe den Schnupfen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich kann ja nicht jede Wurst und jede Rübe unter mein Mikroskop schrauben. Das werden Sie verstehen. Aber überall sind Haare. Und es ist so seltsam. Seien Sie ruhig jetzt. Es ist vom Schwein. Das kann ich Ihnen mit Bestimmtheit sagen. Ich weiß doch, was ein Schweinefleisch ist. Dann gehe ich also? Und keine Sorgen mehr, der Krieg ist aus. Hans, Hans, komm schnell. Dörrchen, wie soll das? Es wird eng. Was denn? Wenn es nicht eng wird, hau ich dir auf die Fresse. Du musst weg da, hast nur ein paar Minuten. Gut. Was soll das alles? Sie haben den Fritz verhaftet, auf dem Bahnhof. Und? Das war schon mal, das hat nichts mit mir zu tun. Hat es doch. Die halten den nicht lang, den Fritz, das wird eine Routine sein. Ist es nicht, die sagen, es ist wegen Mord. Unsinn. Die Jungen, die verschwunden sind und die Knochen aus der Leine. Jetzt sagen sie, der Fritz war. Das ist Unsinn. Der Fritz hat keinen umgebracht. Die sagen es. Ein Kriminal hat es mir gesagt, wie sie ihn weggeführt haben. Es stimmt aber nicht, Dörrchen. Schwul ist er. Das weiß jeder, aber kein Mörder. Die Jungen, die er immer hatte? Umgebracht hat er sie nicht. Erzähl keinen Unsinn, wenn die Bullen fragen kommen. Bei mir ist es gleich, aber du. Ich an deiner Stelle würde abhauen. Wenn's wirklich um einen Mord geht, holen die dich auch. Ich hab keine Angst. Ich brauche mich nicht zu verstecken. Sollen sie kommen? Ich geh. Und, wie fühlen Sie sich jetzt, Herr Hartmann? Ich will jetzt gehen. Lass mich doch los. Ich bin's nicht gewesen. Ich war's doch nicht. Warum tun Sie mir das an? Unschuldig. Ich bin doch selbst ein Kriminal. Ein Menschen, Sie. Bitte lass mich da aus. Ich weiß doch gar nichts mehr. Ich bin noch gut. Mutter. Meine Mutter. Was ist mit Ihrer Mutter? Meine Mutter ist tot. Sei sie nicht zu meiner Mutter. Ich sage alles, sei sie. Seien Sie ruhig. Hören Sie mir genau zu. Ich habe etwas sehr Interessantes für Sie. Was? Sie lügen doch. Ihr lügt doch alle. Ihr wollt mich ins Hirn ausstecken. Das habt ihr doch so ausgemacht. So. Sehen Sie sich mal den Schädel hier an. Das ist der Kopf von Robert Witzel. Herr Kommissar, ein Anruf. Tun Sie das weg? Oh, Entschuldigung. Ich mag sowas nicht anschauen. Das müssen Sie jetzt aber. Zum Teufel, sehen Sie sich das an. Das war Robert Witzel. Erkennen Sie ihn wieder. Nein, tun Sie das weg. Mir ist doch so schön übel. Ich habe gefragt, ob Sie ihn nicht wiedererkennen. Hier, riechen Sie mal. Der riecht noch. Nein, ich hab das schon gesagt. Sowas kann ich doch nicht wiedererkennen. So. Sein Vater, der hat ihn aber wiedererkannt. Er war hier, er hat sich die Zähne angesehen und an den Zähnen hat er seinen Sohn erkannt. An den Zähnen, seinen Sohn. Ja. Wollen Sie jetzt etwas erklären? Nein. Ich will endlich schlafen. Sie werden nicht schlafen. Der junge Witzel war bei Ihnen. Ich weiß das nicht. Aber wir wissen das. Und wir wollen außerdem gerne wissen, warum er jetzt so aussieht, nachdem er bei Ihnen war. Haben Sie ihn getötet? Sagen Sie was. Ich weiß das nicht. Was heißt das? Sie wissen es nicht. Sie müssen doch wissen, ob Sie ihn getötet haben. Ich weiß das nicht. Das hat gar keinen Zweck mit Ihnen. Sie sind doch verrückt. Sie kann man nur noch zu den Idioten in die Anstalt sperren. Nein, das macht man nicht. Das nicht. Ich habe das schon gesehen. Diese Verrückten, das sind Tiere. Da, in der Anstalt. Aber ich bin kein Tier. Nackt dastehen mit denen. Und alle schreien durcheinander. Und wirres Zeug. Und schlabern rum an dir. Und dann schlagen sie dich. Und alles schlägt. Und du schreist. Und die Doktors, die schlagen dich auch. Und die sperren dich nackt ins Kalte. In die blauen Riesen. Und schmeißen dich ins Wasser. Und keine Scheiße musst du fressen. Und keine Zigarren. Kein Kaffee. Nein. Nein. Dann haut mir schon lieber den Kopf runter. Was? Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Wie er schön gewesen ist. Und ich habe ihn getötet. Und ich habe ihn getötet. Und ich habe ihn nicht mehr weggelassen. Der ist mir geblieben. Und die anderen auch. Welche anderen? Ich weiß es nicht. Doktor? Ja? Bei dem Gericht. Ist da der Scharfrichter auch dabei? Warum sollte er denn bei der Verhandlung dabei sein? Die werden mich hinrichten, ich weiß das. Das wird erst die Verhandlung ergeben. Nein, nein, ich weiß das. Die werden mich umbringen. Und Sie wissen das auch. Reden Sie mit denen, helfen Sie mir. Ich kann gegen ein Urteil auch nichts machen. Nein. Sagen Sie dem Scharfrichter, er soll ein ganz scharfes Messer nehmen. Und schwer soll es sein. Warum soll man mich unnötig quälen? Sie sollen mich köpfen, bald, wenn es warm ist. Ja. Auf dem Klagesmarkt sollen sie mir den Kopf runterschlagen. Die Leute sollen dabei stehen und sie machen Kinoaufnahmen davon. Ja. Und ich bin ja nun ein berühmter Mann. Nun ja, ja. Ja, und dann fragen sie, was ist mein letzter Wunsch? Und ich sag, Bohnenkaffee und eine gute Zigarre. Mhm. Ja. Haben Sie denn keine Angst vor dem Tod? Nein, ich will sterben, damit das alles zu Ende ist. Und ich komme ja in den Himmel. Sie glauben also, Sie kommen in den Himmel? Ja. Und wer ist dann in der Hölle? Na, mein Vater. Der hat mich nach Hildesheim gebracht. Ja. Meine Mutter, die ist im Himmel. Die wird für mich reden beim Herrn Jesus. Ja. Aber meinen Kopf, den sollen sie zu mir ins Grab legen, sonst komme ich nicht dahin. Mhm. Sie machen das, Herr Doktor. Sie geben Acht, dass der nicht wegkommt, mein Kopf. Ich kann sie ja dann nicht sehen ohne Augen, meine Mutter. Wir müssen erst warten, was das Verfahren ergibt. Es steht noch gar nichts fest. Doch, ich werde hingerichtet. Dann habe ich meine Qualen los. Und dann komme ich wieder. Was? Ja, und spuke den Leuten, die mich betrogen haben, meinen Verwandten, die mich schlecht behandelt haben. Keine Ruhe werden die haben, wenn ich mal tot bin. Bevor die heutige Verhandlung beginnt, ist es nötig, einige Dinge, die den geregelten Ablauf dieses Prozesses betreffen, anzusprechen. In einigen Zeitungen ist angekündigt worden, man werde auch über die Vernehmungen berichten, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Sollte das der Fall sein, werden die zuständigen Journalisten von der Verhandlung ausgeschlossen. Man nehme auch Abstand von ausführlicher Berichterstattung nach der geschlechtlichen Seite hin. Die Jugend soll vor schlechtem Einfluss bewahrt bleiben. Darüber hinaus warne ich die Presse vor allzu freimütigen Spekulationen. Die Bevölkerung darf nicht unnötig in Aufruhr versetzt werden. Einige Punkte möchte ich an dieser Stelle besonders deutlich klarstellen. Vermutungen, dass Harman mehr als 150 Menschen getötet habe, sind unhaltbar. Es ist noch nicht erwiesen, ob er Menschenfleisch verzehrt oder Unwissende daran hat teilhaben lassen. Es besteht diesbezüglich kein Anlass zur Panik. Harman ist und war nicht Mitglied der kommunistischen oder sonst irgendeiner Partei. Die Presse betont bei diesem Prozess gerne die Verstrickungen der Polizei. Sie sind nicht Gegenstand dieser Verhandlungen, sofern sie überhaupt zutreffen. Harman hat selbst betont, dass er nie als Zuhälter für angesehene Kreise unserer Stadt tätig war. Das Gericht verheimlicht hier nichts, wie behauptet wurde. Vermutungen sind unverantwortlich. Da von Seiten der Zeugen Attentatsdrohungen gegen den Angeklagten eingegangen sind, wird er in Zukunft durch zusätzliche Posten geschützt. Die Kontrolle der Zeugen wird verschärft. Sie mögen dafür Verständnis zeigen. Zuletzt möchte ich erneut darauf hinweisen, dass die Verwendung von Operngläsern untersagt ist. Es wird hier kein Spektakel gegeben. Die Verhandlung ist eröffnet. Kleinen Hackbeilchen macht er Leberwurst aus dir. Aus den Augen macht er Bütze. Aus den Popo macht er Speck. Und was dann noch übrig bleibt, das schmeißt er alles weg. Ich hab die nicht gleich umbringen wollen, die Jungen, wenn die zu mir gekommen sind. Manchmal sind die immer wieder gekommen. Tagelang habe ich denen dann zu essen gegeben. Ich habe sie auch schützen wollen vor mir, weil ich habe das doch gewusst. Ich kriege meine Tour und dann passiert was. Dann werde ich den umbringen müssen, der dann bei mir ist. Ich habe das gewusst. Ich habe denen das auch gesagt. Ich habe sie gebeten, sie sollen gehen, sie sollen nicht mehr kommen zu mir. Geweint habe ich und habe gesagt, sie sollen wegbleiben, dass ich nicht meine Tour kriege. Aber dann sind sie wiedergekommen und manche haben mich wild gemacht. Da habe ich mich dann festgesaugt an ihn und hab gebissen. Es sind auch immer mehr geworden mit der letzten Zeit und ich habe oft denken müssen, Gott, oh Gott, wo soll das nur hin? Das sind so viele und ich weiß gar nicht mehr, da ist kein Ende mit denen. Kennen Sie den jungen Mann auf diesem Foto hier? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kenne das Gesicht überhaupt nicht. Es ist Hermann Wolf, noch keine 16 Jahre alt, vermisst seit dem 24. Oktober 1923. Das ist doch mein Geburtstag. Sie erkennen ihn nicht? Man hat bei ihrer Nachbarin seine Hose und eine Westenschnalle von ihm gefunden. Ja. Sie sagt, sie habe sie von Ihnen. Ja, das kann schon sein, aber den hier habe ich ganz bestimmt nicht getötet. Nicht an meinem Geburtstag. Ja, warum nicht? Erklären Sie das bitte. An meinem Geburtstag bin ich immer im Café Kröpke gewesen und habe mich besinnungslos betrunken. Und der Alkohol macht mich müde. Ich habe dann keine Lust auf die Jungen. Und auf den hier schon gleich überhaupt nicht. Wieso gerade auf diesen nicht? Sie müssen wissen, ich habe meinen Geschmack. So ein hässlicher wie der, dem Bild nach, ist sowas wäre mir nie untergekommen. Sagen Sie doch den Eltern, sie sollen sich nicht so anstellen. Was sie sagen, was der Verkleidung angehabt hat. Kein Hemd, die Hosen mit Bindfäden ans Bein gewickelt. Pfui Deibel. Sowas sollte sich was schämen, ihr Kind so rumlaufen zu lassen, so ganz verlottert. Bildet euch bloß nichts ein. Euer Junge, der wäre mir lang nicht gut genug gewesen. Herr Richter, sagen Sie doch der Mutter, sie soll sich nicht so anstellen. Wissen Sie denn möglicherweise, wer Hermann Wolf getötet hat? Vielleicht hat ihn ja sein Vater erschlagen. Sowas passiert. Meinen Sie nicht selbst, angesichts Ihrer Verbrechen, man sollte sie kastrieren? Sie meinen, dass man mir das Glied abschneidet? Nun ja, so würde ich das nicht sagen. Nein, nein, das ist nicht nötig. Und warum nicht? Na, was soll man mir das Glied abhacken, wenn mir ja doch sowieso der Kopf abgehackt wird? Hören Sie endlich auf, immer von Ihrer Hinrichtung zu reden. Ich glaube Ihnen nicht, dass Ihnen das so gar nichts ausmacht. Jeder Mensch hat Angst vor dem Tod. Ich nicht. Ich freue mich drauf. Was versprechen Sie sich davon? Ich weiß nicht. Sie meinen etwas ganz Bestimmtes. Herr Doktor. Ja, doch. Ich mag mal ganz privat was fragen. Tun Sie das. Medizinisch. Mhm. Wie ist das? Ich habe das gehört im Gefängnis, viel früher schon. Mhm. Was erlebt einer, wenn er umgebracht wird? Was haben Sie denn da gehört? Keiner weiß das. Kein Toter ist je aufgestanden, um uns das zu erzählen. Es ist eine große Erregung in den Gehängten, haben die gesagt. Und ich glaube, das stimmt. Ich habe sowas gesehen manchmal. Was meinen Sie? Wenn einer stirbt, gibt es eine große Erregung. Drum haben die früher das Glied weggeschnitten, dass nichts passiert und es kein Ärgernis gibt wegen der Kirche. Wenn der da hängt, mit blauem Kopf, und es läuft ihm aus der Hose? Naja? Herr Harmann, wohin haben Sie die Leichen geschafft? In die Leine. Der Mensch ist nicht viel. Wie meinen Sie das? Warum? Was heißt das, der Mensch ist nicht viel? Ein paar Eimer voll. Wie bitte? Ein paar Eimer. Ein paar Eimer? Ja, das kommt doch drauf an. Ja, worauf kommt es denn an, um Himmels Willen? Na, aber Herr Richter, schauen Sie sich doch um. Ja, was meinen Sie? Sind doch nicht alle gleich groß. Verstehen Sie? Ich verstehe. Wer stört? Herr Doktor, mir wurde eben gemeldet, dass Hamann bellt. Bellt? Ja, er bellt wie ein Hund. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich dachte, ich soll es Ihnen melden. Ja, ja. Haben Sie ihn gefragt, weshalb er bellt? Er sagt, er hätte ein Kratzen an der Tür gehört und hätte sich wehren wollen. Aber dass er da bellt wie ein Hund oder ein Wolf. Ja, wir haben das öfter. Angeklagte stellen sich irre, um der Strafe zu entgehen. Gerade wenn sie die Todesstrafe fürchten aber müssen. Aber der hat doch was von einem Wolf. Lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist eine billige Mache. Er stellt sich verrückt. Ja, vielleicht stellt er sich ja verrückt. Vielleicht aber auch nicht. Die ganzen Menschen, die er zerrissen hat. Man soll den Geisteszustand eines Menschen nie nach seinem Verbrechen beurteilen. Und was wäre das für eine Geisteskrankheit? Lupus vulgaris. Ich glaube doch gar nicht, dass er geisteskrank ist. Aber ich habe sowas gelesen, dass es Mythen gibt vom Werwolf. Und der Hamann wäre sowas. Überall auf der Welt gibt es solche Mythen, weil immer wieder solche Menschen auftreten, die Kinder zerreißen und fressen. Ja. Nein. Er ist ein geborener Schauspieler. Ich kenne ihn von früher. Ich habe ihn begutachtet und hatte nicht den Eindruck, dass ich das für eine Farbe wischen soll. Hallo. Sie können Ihre Wärter beruhigen. Diese Dinge des Vermissten sind bei Ihnen gefunden worden. Erinnern Sie sich an den Menschen, dem Sie gehörten? Nein. Solche Lumpen hätte ich nie gekauft. Wenn die bei mir waren, dann habe ich den wohl umgebracht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Hier ist ein Bild von ihm. Na ja. Können Sie sich an das Gesicht nicht erinnern? Nein. Aber schreiben Sie ihn ruhig dazu, einer mehr oder weniger. Darauf kommt es nicht an. Aber der Junge hatte ein Glasauge. Oh. Ich weiß nicht. Vielleicht ist es der. Was meinen Sie jetzt? Einmal bin ich aufgewacht, schon nach Mitternacht. Da lag ein schöner Junge tot bei mir im Arm. Ich bin ohnmächtig geworden, wie ich das gesehen habe. Kann auch sein, ich bin vor Mattigkeit wieder eingeschlafen. Wie ich am Morgen aufgewacht bin, lag der Tote neben mir, steif, kalt und blau. Mit den Händen habe ich ihn aus dem Bett gezogen und auf den Boden gelegt und zerstückelt. Den habe ich nicht vergessen können. Der Tote lag da so furchtbar krank. Herr Doktor, nun legen Sie mal die Bücher weg und die Blätter. Wie bitte? Legen Sie das weg. Heute sind Sie mein Gast. Ich lasse die Rente von mir kommen und dann trinken wir und rauchen Zigarren. Sie vergessen, dass Sie im Gefängnis sind. Ach, ich bin doch nun ein berühmter Mann. Sie sind bekannt, ja. Wenn ich die nicht alle tot gemacht hätte, keiner würde mich jetzt kennen und Sie auch nicht. Das wäre vielleicht ja auch besser, nicht? Den Rekord habe ich geschlagen. Wenn Sie so wollen. Wenn ich dann tot bin, sollen Sie ein Denkmal hinstellen auf dem Klagesmarkt. Mhm. Ja, und da steht drauf, hier ruht der Massenmörder Fritz Hamann. Und an meinem Geburtstag, da soll der Hans einen Kranz hinlegen für mich. Und dann weint er, der Hans, und sagt, ich bin sein Vater gewesen. Und ich habe ihn gerettet. Ja, der Hans. Der Hans. Na, glauben Sie, man wird ihn ein Denkmal setzen. Kommen Sie. Ich mag eine Zigarre mit Ihnen rauchen. Sie sind doch nun ein Freund von mir. Ja. Sie besuchen mich. Ja. Wenn ich tot bin, sollen Sie den Roman meines Lebens verkaufen. Von dem Gewinn können Sie gut leben, Doktorchen. Aber der Hans, der soll die Hälfte haben von dem Gewinn. Ja. Ich mag, dass es meinen Freunden gut geht. Ich kriege hier so viele Bilder gezeigt bei Ihnen hier im Gerichtssaal. Kann sein, es sind welche dabei von denen, die ich umgebracht habe. Viele andere habe ich aber auch umgebracht und die sind hier nicht abgebildet. Die Sie mir hier zeigen, sind es oft nicht. Es sind andere gewesen. Ja, wie viele Menschen haben Sie denn getötet? Ich weiß das nicht genau. Es werden 30 oder 40 gewesen sein. Ich weiß das wirklich nicht genau. Mit dem ganzen Leib habe ich mich auf die Jungen geworfen. Den Adamsapfel habe ich durchgebissen. Kann sein, ich habe auch noch mit den Händen gewirkt. Am Hals gedrosselt. Zuletzt bin ich zusammengebrochen. Neben dem Toten. Später habe ich mir dann einen schwarzen Kaffee gemacht. Ich habe Tage, da bin ich ganz gut und nichts ist mit mir. Aber es gibt auch Tage, da kann mich jedes Kind zu Schlechtigkeiten verführen. Nun, jetzt meinen Sie wohl Ihren mitangeklagten Kranz. Hören Sie auf mit dem Hans. Der hat mit dem hier gar nichts zu tun. Der ist noch viel zu jung. Wir müssen der Sache aber nachgehen. Er hat doch auch die Kleider der Ermordeten getragen. Aber das hat er nicht wissen können, dass die tot gewesen sind, die Jungen. Er hat die Sachen von mir gekriegt. Er hat überhaupt alles von mir gekriegt. Ganz zerlumpt sah er aus zuerst. Ich habe ihm auch Sachen gegeben, dass er sie verkaufen soll. Er hat dann auch ganz gut davon leben können. Er ist wie ein Sohn für mich. Ach, Sie haben ihn also finanziell unterstützt? Er hat von mir und von meinem Geld gelebt. Sie sind mehrfach verurteilt wegen Bettelei und auch wegen Wäschediebstahls. Sie saßen auch im Gefängnis deshalb. Hat Kranz Sie nicht beeinflusst, dass Sie die Wäsche stehlen, damit er wieder zu Geld kommt? Das gehört nicht hierhin. Ich bin auch deshalb schon verurteilt. Richtig, und Kranz wurde damals freigesprochen. Was uns interessiert, haben Sie damals Ihre Verbrechen für Kranz begangen, damit es ihm gut geht? Hat er Sie nicht vielleicht dazu veranlasst? Was hat das mit dem hier zu tun? Der Hans ist noch so jung. Er hat wohl schon Vorteile gehabt. Er hat ja auch von meinem Geld gelebt. Hat er Sie zum Betteln geschickt? Antworten Sie auf meine Fragen. Das ist schon möglich, ja, aber das ist vorbei und er ist nicht verurteilt. Sie können ihn dafür nicht einsperren. Sie haben also für ihn gebettelt, haben Sie auch gestohlen für ihn? Hatte er diesen Einfluss auf Sie? Ich habe viel getan für den Hans, dass es ihm gut geht, dass er sich ordentlich anziehen kann. Wir wollen nur wissen, ob er Sie zum Diebstahl veranlasst hat. Antworten Sie darauf. Ja, was ist schon dabei? Das ist sein Einfall gewesen. Alle haben sowas gemacht damals. Er konnte Sie also veranlassen, in die Höfe zu gehen und die Wäsche zu stehlen, damit er sie verkaufen kann? Ja, ja, aber das brauchen Sie ja nicht so groß zu sagen. Das ist ja wohl mein Gericht hier, weil ich das mit den Jungen gemacht habe. Der Hans ist so jung. Wir müssen das wissen, wie viel Sie für Ihren Schützling zu tun bereit waren. Mit dem Alter hat das wenig zu tun. Alles habe ich getan für ihn. Wie ein Sohn ist er gewesen. Ich habe das schon gesagt. Das wollten wir wissen. Die Leiche habe ich auf den Boden gelegt, auf den Rücken. Ich habe ein Tuch über das Gesicht getan, dass er mich nicht so ansieht. Mit zwei Schnitten habe ich die Bauchhöhle aufgemacht. Die Eingeweide habe ich in den Eimer getan. Da hat sich dann im Bauch das Blut gesammelt. Da, wo vorher die Eingeweide gewesen sind. Da hinein habe ich ein Tuch getunkt und habe das Blut aufgesaugt und in den Eimer gedrückt. Das habe ich so lange gemacht, bis kein Blut mehr gekommen ist und alles weggetunkt gewesen ist. Ich habe dann, wenn kein Blut mehr gekommen ist, drei Schnitte gemacht und damit die Rippen aufgebrochen, nach der Schulter hin. Also unter den Rippen habe ich angefasst und so lange hochgedrückt, bis sie in den Schultern geknackt haben. An der Stelle habe ich durchgehackt und habe die Rippen weggetan. Jetzt habe ich Herz, Lunge und Nieren greifen können. Ich habe sie zerschnitten und mit in den Eimer getan. Wir waren nie so eng befreundet, wie Herr Hamann das hier darstellt. Wir waren miteinander bekannt und haben hin und wieder zusammengearbeitet. Dass er gebettelt hat und Wäsche stahl, hat er mir nie erzählt. Er hat immer behauptet, die Wäsche billig gekauft oder getauscht zu haben. Das habe ich ihm geglaubt und die Wäsche weiterverkauft. Von seinem Geld habe ich nicht gelebt. Als ich merkte, dass er bettelt, habe ich freilich nichts dagegen unternommen. Aber er hat das aus eigenem Antrieb getan und nicht, weil ich ihn etwa dazu verleitet hätte. Wie du redest? Das ist doch gelogen. Du hast mich doch jedes Mal zur Ecke gebracht und wieder abgeholt. Das kannst du zugeben. Haben Sie denn nicht auch von den Erträgen gelebt, die Hamann beim Betteln erzielte? Zum Teil schon. Das war aber dann so, dass ich für Herrn Hamann Sachen verkaufte und nur den Mehrbetrag behielt. Du kannst doch nicht so reden hier. Ich habe von dem Geld nichts gesehen, das weißt du genau. Du hast immer alles versoffen und hast es mit deinem Mädchen durchgebracht. Hatten Sie dann auch mit Hamanns Wäschediebstahl zu tun? Davon wusste ich nichts. Hamann sagt aber, Sie hätten ihn dazu verleitet. Sag doch die Wahrheit, ich bin deswegen schon bestraft. Du kannst doch nicht so tun, als wäre nichts weiter gewesen. Wie ein Kind von mir ist er gewesen. Glauben Sie ihm das nicht, Herr Richter? Ich habe ihn nicht verleitet. Zum Schluss habe ich die Beine weggetrennt. Ach so. Dann noch die Arme. Ich habe das Fleisch von den Knochen losgelöst. Das habe ich in meine Wachstuchtasche getan. Das andere Fleisch ist an das Bett gekommen oder in den Verschlag. Dann habe ich das ganze Zeug rausschaffen müssen. Entweder ich habe es in die Leine geworfen oder ich habe es ins Klosett getan. 5-6 Mal habe ich da manchmal gehen dürfen, bis alles heraus war. Herr Hamann hat mich über seine kriminellen Interessen stets hinweggetäuscht. Hier im Rahmen dieses Prozesses erfahre ich diese Dinge zum ersten Mal und ich bin entsetzt zu sehen, was sich da alles in meiner Nähe abgespielt haben muss. Tu doch nicht so! Sein Werkzeug bin ich gewesen. Schreiben Sie das auf, Herr Richter. Das hat er in der Zeitung gelesen. Ich bin sein Werkzeug gewesen, in allen Dingen. Nein, außer die Morde. Darüber mag ich nichts sagen. Dafür ist er zu jung. Er weiß aber mehr und noch einer weiß mehr. Was heißt es, Herr Hamann? War Kranz bei einem Mord dabei? Ich will lieber morgen etwas sagen. Erleichtern Sie jetzt Ihr Gewissen und geben Sie uns die volle Wahrheit bekannt. Sie werden sehen, dass Sie dann auch Ruhe finden. Es ist äußerst wichtig für uns zu wissen, ob Sie Ihre schauerlichen Taten allein vollbracht haben oder ob ein anderer Sie möglicherweise dazu angestiftet hat. Es soll kein Schuldiger ohne Strafe aus diesem Prozess hervorgehen. Ich will den Ganzen nicht mit hineinreißen. Aber Bei der Wahrheit soll er bleiben. Ich sage auf die Wahrheit. Er darf nicht da sitzen hier und sagen, du hast nichts gemacht für mich und ich bin entsetzt. Herr Kranz, wenn Sie, wie Sie ja zugeben, Vorteile von Harman hatten, was hatte dann Harman von Ihnen? Irgendetwas muss doch da gewesen sein. Nichts. Er wird es wohl für Freundschaft gehalten haben? Sie haben demnach nicht miteinander poussiert, wie Harman selbst erklärt hat? Ich wüsste nicht, was er damit meint. Wie, du lügst, Hans! Du bist noch schlechter als ich! Was soll ich denn tun? Hat Kranz von den Morden gewusst? Sagen Sie uns, was Sie darüber wissen. Ich weiß nichts mehr. Wusste Kranz von den Morden? Sagen Sie uns das. Ja. Gut. Er hat die Leichen gesehen, wie die im Zimmer gelegen sind. Wenn ich wieder mit einem zu Ende gewesen bin, dann bin ich jedes Mal erschöpft gewesen und erregt, sodass ich nicht die Kraft habe finden können, gleich die Leichen wegzuschaffen. Oft haben die dann 2 Tage oder noch länger unter meinem Bett gelegen oder im Schrank. Meine erste Leiche, der Rote, den habe ich 8 Tage im Verschlag behalten, weil ich nicht gewusst habe, wo ich hin soll mit dem. Der Hans ist gekommen und gegangen. Der hat das sehen müssen. Ist ja nicht blind, der. Und er hat drauf geschaut auf die Leichen. Und ich habe sie ihm gezeigt, weil ich hilflos gewesen bin. Wissen Sie, es ist kein Spaß, die Menschen umzubringen. Aber nach dem Fritz Rote, den ich umgebracht habe, da hätte er was tun sollen mit mir, mir helfen. Er hätte schon einen Einfluss gehabt auf mich, der Hans, damals, in der Zeit. Einmal, nach so einem Fall, wo einer tot geblieben ist, hat er mich in den Arm genommen und gesagt, Fritz, sei nur ruhig, wir passen doch zusammen, wir zwei. Und ich habe vor mir auf den Boden geschaut und habe gesagt, Hans, was ist nur mit mir? Bin ich denn ein Mensch mit 2 Seelen? Wenn die Brusthöhle und die Bauchhöhle gereinigt gewesen sind, habe ich das Glied abgeschnitten. Ich habe es in ganz viele kleine Teile zerschnitten. Da bin ich immer mit einem Grausen dran gegangen. Aber dann ist ja doch die Leidenschaft stärker gewesen als die Angst vor der Zerstückelung. Das ist dann zu dem anderen in den Eimer gekommen. Ich verstehe nichts mehr. Wie ist das zum Beispiel mit dem Fall Wittig? Dessen Anzug ist doch bei Kranz gefunden worden. Was weiß ich, wie der redet und Herr Hamann sagt zu mir. Ein brauner Anzug. Ja, ja, aber das ist mir alles gleich. Der Hans soll nicht so daherreden, mir wird ganz kalt davon. Sagen Sie ihm das, weil sonst kenne ich gar nichts mehr. Was war mit Wittig und dem Anzug? Werden wir jetzt das endlich erfahren? Ich kenne nie irgendwelche Namen. Wittig! Sie müssen sich doch an den Fall Wittig noch erinnern können. Na, warum denn? Wie soll ich die denn alle im Kopf behalten? Ich kenne nie irgendwelche Namen. Er hatte eine verkrüppelte Hand. Hier ist eine Fotografie von ihm. Das Gesicht kenne ich nicht. Aber ihr sagt ja, er hat die kaputte Hand gehabt. Die weiß ich. Ja, den habe ich umgebracht. Er hat auch ein schönes Gesicht hier auf dem Bild. Und der Kranz hat mich aufgehetzt, jawohl. So, jetzt erfahren Sie was. Er hat mich aufgehetzt. Brauchst nicht so zu schauen, Hans, das ist alles deine Schuld. Der Hans hat ihn mir gezeigt, vor dem Café Kröpke, wo er gestanden hat mit einem anderen. Der Hans hat gesagt, er will den Anzug haben. Seiner geht an den Arm entzwei. Er ist hingegangen und hat ihm gesagt, er soll lieber zu mir kommen, ich könnte es ihm besser machen als der andere. Er war dann auch in der Nacht bei mir, aber wie ich seine Hand gesehen habe, die so krank war und eingedreht, da habe ich ihn nicht mehr gemocht, obwohl er ja das schöne Gesicht hier hat. Ich habe ihn weggeschickt, aber der Hans wollte den Anzug und hat ihn mir wieder ins Zimmer gesetzt. Immer wieder ist er zu mir gekommen mit der Krüppelhand und ich habe gesagt, ich bin nicht da. Ich habe mich sogar versteckt bei der Frau Engel in der Speisekammer, die kann das bezeugen. Ich habe ihn nicht gewollt. Da ist der Hans zu mir gekommen und hat gesagt, er will endlich den Anzug. Ich habe ihm gesagt, er ist mir zu hässlich mit der Hand und ich liebe ihn nicht. Der Hans hat gesagt, es ist doch leichter bei einem, den man nicht liebt. Aber davon weiß er nichts. Wenn ich einen nicht liebe, ist das viel schwerer. Aber dann wollte ich meine Ruhe haben und habe ihn totgebissen. Er ist gestorben, wie die anderen auch. Der Hans ist am nächsten Morgen gleich da gewesen, wegen dem Anzug. Aber da habe ich die Leiche zerschnitten. Ich habe sie unter das Bett geschoben und habe die Hände gewaschen, weil der Hans, der kann das Blut nicht sehen und die ganze Schweinerei, also habe ich das Zeug verstecken müssen. Dann habe ich die Tür aufgemacht, der Hans ist rein und hat rumgerochen und gefragt, wie riecht denn das hier so schlecht? Aber ich habe nichts geantwortet und er hat auch nur den Anzug holen wollen. Ich habe ihm gesagt, er hat mich 40 Mark gekostet, der Junge, weil ich habe ihn durchfüttern müssen. Die soll er mir bezahlen. Er hat mir 8 Mark gegeben, den Rest schuldet er mir noch immer. Wie er den Anzug in der Hand hatte, hat er mich umschlungen mit seinen Armen und mir die Zunge in den Mund gesteckt und hat gesagt, ich bin der Beste und man kann sich auf mich verlassen. Sie erinnern sich ganz bestimmt an diese Worte? Ja, so ist das gewesen. Nicht, Hans? Kann ich jetzt bitte ein Glas Wasser bekommen? Mir ist ganz trocken im Mund. Ja, hier, bitte. Na, das geht doch schon ganz gut. Sie meinen immer, ich kann sowas nicht, aber ich will es Ihnen schon zeigen. Nun, wir können aber auch, wenn Sie erschöpft sind, eine Pause machen. Nein, nein. Es soll schnell gehen jetzt. Ich will vor Weihnachten noch tot sein. Ganz zuletzt habe ich mir immer den Kopf vorgenommen. Mit dem kleinen Küchenmesser habe ich die Kopfhaut mit den Haaren vom Kopfknochen losgeschnitten und runtergezogen. Die habe ich dann immer in ganz kleine Streifen und Würfel geschnitten. Auch in den Eimer. Den Schädel habe ich mit einer Backenfläche nach unten auf eine Bastmatte gelegt und habe Lumpen drüber getan, dass man die Klopftöne nicht so hört. Dann habe ich den Schädel immer so im Kreis gedreht. Stück für Stück habe ich mit dem Beil, mit der scharfen Seite, die Schädelnähte auseinandergeschlagen. Der Angeklagte Hamann beschuldigt mich hier nur, um sich zu rächen. Er ist wütend, weil ich seine schwulen Geschichten nicht mitgemacht habe und lieber mit Mädchen war als mit ihm. Das kann er nicht aushalten. Schau du lieber, dass du genug aushältst. Meinen Sie denn, Herr Granz, dass Hamann Sie in diesem Fall hereinlegen will? Aber er hat Sie doch sonst geschont. Er will seine Sache verschönen. Er spricht immer davon, dass er geköpft werden will. Das ist aber nur Komödie. Jeder Mensch hängt am Leben. Hamann gibt doch aber eine Reihe von Fällen zu, die mit Ihnen gar nichts zu tun haben. Aber unter was für Umständen gibt er sie zu? Gut, ich kann auch noch ganz andere Sachen zugeben. Ich bin hier noch lange nicht am Ende. Passt du nur auf. Glauben Sie dem Menschen nicht? Ich kenne das. Wenn er dieses Gesicht hat, alles, was er sagt, ist gelogen. Ach so, das kennst du jetzt. Das Gesicht, das ist meins. Mein Gesicht ist das, aber das nutzt ja nichts mehr. Jetzt ist es aus. Hören Sie, Herr Richter, es gibt nämlich auch Fälle, die werden mir hier zugeschrieben, die gehen aber nicht auf mein Konto. Was wollen Sie mir damit sagen? Ich will, dass der Hans zugibt, dass er von meinem Geld gelebt hat, dass er mein Freund gewesen ist und dass er in meinem Bett geschlafen hat, bei mir. Zugeben soll er das, nur das. Das ist wenig, aber das soll er zugeben. Ich nehme nämlich sonst keine Rücksicht mehr auf ihn. Herr Granz, was haben Sie dazu zu sagen? Nichts. Zu so einem Blödsinn kann ich nur lachen. Lachen Sie nicht. Dieser Prozess kann für Sie noch zu einer sehr ernsten Angelegenheit werden. Hamann, sind Sie jetzt endlich bereit zu reden? Was ist mit den Fällen, die nicht auf Ihr Konto gehen? Ja. Ja, nun reden Sie doch. So. Dann fordere ich hiermit das Gericht auf, nehmen Sie sofort den Hugo Witkowski fest. Der hat zusammen mit dem Hans den Adolf Hennis erschlagen und hat später mir dann die Leiche untergeschoben. Die haben den getötet, nee. Der Hans und der Witkowski. Aber jetzt soll ich dafür bestraft werden. Und ich hätte es auch auf mich genommen, weil ich werde ja sowieso geköpft. Aber er muss schon bei der Wahrheit bleiben. So viel Charakter soll einer schon haben. Wie Sie meinen, einer der Morde, die Ihnen hier zur Last gelegt werden, wurden von Granz zusammen mit einem anderen Täter verübt? Witkowski, jawohl. Hugo Witkowski. Sie haben den Hennis getötet. Sie haben ihn kennengelernt, den Hennis, und sind gekommen und haben gefragt, wir wollen dein Zimmer für eine Nacht. Da haben sie die Nacht durchgekneist und wie ich am Morgen ins Zimmer komme, sind die beiden weg und ich habe da eine Leiche liegen. So. Später ist der Hans gekommen. Er hat gesagt, du hast das gemacht. Das Zeug von der Leiche war schon weg. Das hat der Witkowski schon mitgenommen. Ich habe mir den Toten angeschaut und habe gesehen, der hat gar keine Flecken am Hals vom Saugen und überhaupt keinen Biss durch die Kehle, wie meine Leichen. Der kann gar nicht von mir sein. Ich habe ihn dann zerschneiden müssen und wegschaffen und die haben die Kleider verkauft. Wie, glauben Sie, haben die beiden ihn getötet? Sie haben gezecht und haben ihm dann was in den Cognac getan. Der Hans hat immer Opium gehabt. Morphium, so Sachen, die man in kleinen Fläschchen bekommt. Warum lachen Sie, Herr Kranz? Ich kenne keine Hölle. Lassen Sie das lachen. Es geht um Ihren Kopf. Ja, verstehen Sie das nicht? Es geht um Ihr Leben. Sie bestreiten, Hennis zu kennen? Ja, hören Sie endlich auf. Ich muss die Sitzung sonst unterbrechen. Beruhigen Sie sich! Trinken Sie einen Schluck Wasser! Lach nur! Du bist ein Mörder! Ich hab's nicht anders gekonnt, aber du bist ein Mörder gewesen! Ich will auch auf Schafott, aber der hat mich ausgenutzt! Mit dem Mitkopf! Ich schließe! Vorübergehend die Verhandlungen! Wir fahren in einer halben Stunde fort! Schlag dich doch keinen Sinn! Jetzt ist wieder Nacht und das ist gut so. Die Wolken schmeißen dann nicht ihre großen Schatten über die Erde. Um die Zeit sind wir immer los. Ich mit dem Gulisch. Die Zellerstraße runter zum Friedhof. Und der Mond hat auf den Straßensteinen geblinkt, wie wenn sie nass und glitschig sind. Schlimm ist es auf dem Kirchhof nur am Anfang gewesen, weil alles ist laut und schreit. Jeder Wind im Baum ist ein Lärm und der Kies unter den Schuhen. Und wenn ich die Eisenkreuze weggebogen habe von den Grabsteinen und die verdrehten Figuren weggebrochen vom Rand. Die Buchstaben sind mit Metallstiften in die Steine gehauen. Mit dem Messer hat man die nicht rausbrechen können. Später habe ich dafür Stemmeisen gehabt. Das ist so laut gewesen, wie wenn die Geschütze donnern. So laut. Aber es macht sich. Und die Leichen unten in ihren Kisten sind still. Aber der kleine Gulisch, in dessen Gesicht habe ich es gesehen. Er fürchtet sich. Da habe ich ihm gesagt, keine Angst, hier ist keiner, weil Nacht ist und die Toten sind tot. Nacht ist gewesen, so wie jetzt. Aber ich hab gesehen, in seinem Kopf denkt sich was. Aber du bist da, Fritz, jetzt, wo es Nacht ist. Und ich hab gedacht, ja, ich bin hier, kleiner Gulisch. Sie hörten Harman von Marius von Mainburg. Mit Bernd Stempel als Fritz Harman, Ronald Kukulis als Hans Kranz, Udo Groschwald als Richter, Martin Engler als Doktor, Thomas Gerber als Kommissar, Urs Fabian Wininger als Hugo Witkowski und Linda Olsanski als Dörrchen. Tonregie Christoph Kalkowski und Mike Voss. Regie Wulf Twiehaus. Sie hörten eine Produktion von Studio Elektroautomatisch mit dem Deutschlandfunk aus dem Jahr 1999.